Ich brauche mehr Haushaltsgeld, sagte Olivia, die Frau des kleinen Zirkusclowns Olivio, beim Frühstück, und schaute ihren Mann ganz ernst an. Er war gerade dabei, ein Frühstücksei zu verspeisen. Du brauchst mehr Haushaltsgeld? Wunderte sich Olivio und verschluckte sich. Musst du mir das jetzt gerade beim Frühstück sagen? Seine Frau schaute ihn vorwurfsvoll an. Gestern Mittag, sagtest du, musst du es mir gerade beim Mittagessen sagen. Genau, gestern habe ich mich auch verschluckt. Irgendwann müssen wir darüber reden, aber nicht beim Essen. Dann warte ich, bis du mit dem Frühstück fertig bist. Meinst du, ich kann so in aller Ruhe mein Ei genießen? Gut, ich bin fertig, jetzt schieß los. Ich sagte es schon, ich brauche mehr Haushaltsgeld. Aber warum denn? Weil alles in der letzten Zeit viel teurer geworden ist. Das habe ich irgendwo schon gehört. Sogar Kaugummi. Wirklich? Wirklich, sie. Und wir haben 4 Kinder, die ununterbrochen Kaugummi kauen. Das Geld reicht nicht mehr. Das ist ja schlimm. Darum musst du mir mehr Haushaltsgeld geben. Zirkusclown Olivio kratzte sich am Kopf. Woher soll ich es aber nehmen? Denk mal nach. Es ist leicht zu sagen, denk mal nach. Und wenn ich Kopfschmerzen bekomme? Dann gehen wir zusammen an die frische Luft. Da lässt es sich ohnehin besser denken. Danke. Denkst du schon nach? So schnell geht das nicht. Gut, überlegen wir zusammen. Was macht ein Mensch, wenn sein Geld ihm nicht mehr reicht? Tja, das ist die Frage. Ganz einfach, er geht zu seinem Chef und bittet um eine Gehaltserhöhung. So? Genau. Du musst eine Gehaltserhöhung verlangen. Von wem denn? Olivio. Von wem wohl? Vom Zirkusdirektor. Von Bruno Brunelli? Nein, nur das nicht. Vor dem habe ich furchtbare Angst. Aber Olivio. Doch, er brüllt wie ein Löwe, hat einen riesengroßen Schnurrbart und kann mit einer Hand 2 Menschen hochheben. So, man erzählt sogar, er frisst heimlich Hufeisen. Nein, nein. Vor dem habe ich wirklich Angst. Aber Olivio. Sag nicht immer, aber Olivio. Glaubst du, ich bin der Einzige, der Angst vor ihm hat? Hoho, vor dem hat auch der Löwenbändige Angst. Olivio, sagte Olivia vorwurfsvoll. Vergiss nicht, dass du 4 kleine Kinder hast, die ununterbrochen Kaugummi kauen. So musste der Zirkusclown Olivio zu dem großen Zirkusdirektor Bruno Brunelli gehen, um ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Es kostete ihn große Überwindung. 3-mal nahm er Anlauf und 3-mal gab er auf. Beim 4. Mal schickte Olivia die Kinder mit ihm. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Olivio klopfte ganz vorsichtig an die Tür. Seine Knie zitterten und mit ihnen zitterte seine ganze Hose. Von drinnen brüllte es herein. So schrecklich, wie nur Brunelli brüllen konnte. Mit weichen Knien ging Olivio hinein. Der große Bruno Brunelli saß hinter seinem Schreibtisch. Er las gerade eine Zeitung. »Ach, du bist es, Olivio. Was gibt's denn?« fragte er und hob seinen Kopf. »Ich möchte mehr Geld, Herr Direktor«, sagte Olivio mit kleiner Stimme, und seine Hose begann noch stärker zu zittern. Der große Zirkusdirektor Bruno Brunelli, der mit einer Hand 2 Menschen hochheben konnte und heimlich vielleicht Hufeisen fraß, erhob sich drohend von seinem Stuhl. Er wurde ganz rot im Gesicht, seine Stimme bebte. »Und warum möchtest du mehr Geld?« Er brüllte so, dass der arme Olivio fast in Ohnmacht fiel. Er machte vorsichtshalber 2 Schritte zurück zur Tür, bevor er zu reden begann. »Weil alles in der letzten Zeit viel teurer geworden ist, Herr Direktor. Sogar Kaugummi. Und ich habe 4 Kinder, die ununterbrochen Kaugummi kauen. Wollen Sie sie sehen?« Er öffnete die Tür und rief, »Kinder, kommt herein!« Und zum großen Erstaunen des großen Zirkusdirektors Bruno Brunelli kamen 4 kleine Olivios in sein Büro. 2, 3, 4 und 5 Jahre alt. Sie waren alle gleich angezogen wie ihr Papa. Und sie kauten alle Kaugummi. Ganz, ganz tüchtig. »Guten Tag, Herr Direktor«, sagte der 5-Jährige. »Guten Tag, Herr Direktor«, sagte der 4-Jährige. »Guten Tag«, sagte der 3-Jährige. Nur der Kleinste sagte nichts. Jetzt wandten sich die 3 Großen dem Kleinsten zu und sagten, »Pepino, sag mal guten Tag.« Nein, ich will nicht. Peppino, sei bitte brav. Nein, ich will nicht. Doch, doch, Peppino. Du wirst jetzt guten Tag zum Herrn Direktor sagen. Nein, ich will nicht. Raus, zischte verärgert der große Zirkusdirektor Bruno Brunelli zu Olivio. Raus! Aber warten Sie, Herr Direktor. Er wird Ihnen bestimmt guten Tag sagen. Man braucht mit ihm nur etwas Geduld, meinte Olivio. Wie mit mir. Das hat er von mir. Bist du gekommen, um mich zu ärgern? Donnerte Brunelli. Nein, nur um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Das ist dasselbe. Nein, es ist nicht dasselbe. Ganz im Gegenteil. Ich möchte sogar, dass Sie in bester Stimmung sind. Dann vergiss das Wort Gehaltserhöhung. Jeder, der seinen Chef gern hat und auch möchte, dass er in guter Stimmung ist, muss das Wort Gehaltserhöhung vergessen. Das kann ich aber nicht. Willst du mich immer noch ärgern? Nein, nein, auf keinen Fall. Was möchtest du denn dann? Eine Gehaltserhöhung. Jetzt wurden die Augen des großen Bruno Brunelli vor Ärger so groß wie Tomaten. Sein ganzes Gesicht wurde rot. Er sprang aus seinem Stuhl mit einem solchen Krach, dass zwei Bilder von der Wand fielen. Raus, zischte er so, dass die Fensterscheiben zitterten. Raus! Olivio war plötzlich die Ruhe selbst. Gut, gut, gut. Beruhigen Sie sich. Ich gehe raus. Aber vorher muss ich es wissen. Bedeutet das, Sie geben mir eine Gehaltserhöhung? Brunelli setzte sich vor Überraschung zurück in seinen Sessel. Was hast du gefragt? Bedeutet das, Sie geben mir eine Gehaltserhöhung? Ich werde dir jetzt einen Fußtritt geben. Gut, aber Sie geben mir auch eine Gehaltserhöhung dazu. Sie sehen ja, 4 Kinder, die ununterbrochen Kaugummi kauen. Mir ist es wurscht, was sie kauen, brüllte Bruno Brunelli. Ich schmeiß dich jetzt raus! Und er sprang von seinem Sessel auf, packte mit einer Hand den kleinen Zirkusclown Olivio an den Hosenträgern, hob ihn hoch und trug ihn aus seinem Büro in den Korridor. »Lassen Sie mich los!« schrie Olivio. Er zappelte verzweifelt in der Luft. »Lassen Sie mich los!« »Ich lass dich nicht los!« brüllte Brunelli. »Ich werde dir jetzt den versprochenen Fußtritt geben. Seit Jahren hat mich kein Mensch so geärgert wie du. Den Fußtritt hast du dir verdient!« Er konnte seine Drohung aber nicht wahrmachen. Als er mit seinem Bein kräftig ausholte, spürte er einen schrecklichen Schmerz. Und noch einen. Und noch einen. Und noch einen. Au! Aua! Aua! Aua! Die 4 kleinen Olivios hatten sich an seiner Wade festgebissen, wie 4 Möpse. Sie hatten alle schrecklich scharfe Zähne. Aua! Jammerte Brunelli und ließ Olivio los. Oh! Der kleine Zirkusclown lief schnell den Korridor hinunter. Seine 4 Kinder liefen hinter ihm her. Sie lachten sich halbtot. Sie waren anscheinend ganz stolz auf ihre Tat. Hinkend, schimpfend und jaulend ging Brunelli zurück in sein Büro. Als er sich in seinem Sessel niederließ, erwartete ihn noch eine schlimme Überraschung. Er saß auf 4 weichen, klebrigen Kaugummis. »Hat er dir eine Gehaltserhöhung gegeben?« fragte Frau Olivia, als Olivio und die Kinder nach Hause kamen. »Wenn sie ihre Brille aufgehabt hätte, dann hätte sie sicher nicht gefragt. Aber sie hatte sie nicht auf und ohne Brille konnte sie schlecht sehen.« Was sollte der kleine Zirkusclown antworten? Er setzte sich niedergeschlagen auf einen Stuhl. »Einen Fußtritt hat er mir gegeben.« »Nein, Papa, nein!« riefen da seine Kinder. »Einen Fußtritt hat er dir nicht gegeben. Wir haben ihn nämlich gebissen. Er hat fürchterlich geschrien.« »Wie bitte?« Frau Olivia blieb vor Entsetzen der Mund offen stehen. Dann setzte sie sich kerzengerade auf einen Stuhl. »Wer hat fürchterlich geschrien? Und wen habt ihr gebissen?« »Den Direktor, Papas Direktor.« »Den großen Bruno Brunelli?« »Ja, den mit dem großen Bart.« »Das darf doch wohl nicht wahr sein.« »Doch, Mama, doch. Dann hat er Papa losgelassen.« »Stimmt«, nickte traurig der kleine Zirkusclown. »Die Kinder haben mich gerettet.« »Oh Gott«, Frau Olivia griff sich verzweifelt an den Kopf. »Oh Gott, wir müssen ihn sofort anrufen. Wir müssen uns sofort entschuldigen. Worauf wartet ihr noch? Habt ihr denn nicht gehört, was ich gesagt habe?« »Nein«, sagte jetzt Olivio, »wir entschuldigen uns nicht.« »Aber Olivio, Sag nicht immer aber Olivio. Vergiss nicht, du hast 4 Kinder. Ich weiß, die ununterbrochen Kaugummi kauen. Trotzdem entschuldige ich mich nicht. Niemals. Ich denke nicht daran. Er sollte sich entschuldigen, nicht ich. Und wenn er dich entlässt? Die Frage traf Olivio wie eine Ohrfeige. Das glaube ich nicht, meinte er. Das wird er niemals tun. Ein Zirkus ohne Clown, das gibt's ja gar nicht. Gerade als er das sagte, klingelte es an der Tür. Es war der Löwenbändiger. Er war ganz außer Atem. Man merkte, dass er es eilig hatte. Der Chef lässt dir sagen, Olivio, dass du ab heute Hausverbot für den Zirkus hast. Du darfst das Gelände nicht mehr betreten. Sag mal, was hast du denn angestellt? Er war wütender als meine 6 Löwen zusammen. Und der Löwenbändiger übergab Olivio einen blauen Brief. Hier, das ist für dich. Für mich? Ja, für dich. So bekam der kleine Zirkusclown statt einer Gehaltserhöhung eine fristlose Kündigung. Das jagte ihm einen großen Schrecken ein, einen so großen, dass seine Hose wieder zu zittern begann. Das durfte doch nicht wahr sein. Es war aber wahr. Frau Olivia weinte dicke Tränen. »Wie werden wir jetzt unsere Kinder ernähren?« schluchzte sie. Die Kinder hatten natürlich alles mitgekriegt. In einer Ecke hielten sie alle 4 zusammen Rat. Dann spuckten sie ihre Kaugummis aus und sammelten sie ein. Nur der Kleinste wollte seinen Kaugummi nicht hergeben. Aber die anderen holten ihn mit den Fingern aus seinem Mund heraus. Dann übergab der Älteste die Kaugummis der Mutter und sagte, »Heb sie auf, Mama, für Sonntag. Wir werden keine Kaugummis mehr kauen. Du wirst jetzt viel weniger Haushaltsgeld brauchen.« Als der kleine, ehemalige Zirkusclown das hörte, war er so gerührt, dass er in die Knie ging und seine Kinder eines nach dem anderen küsste. »Kommt, Kinder, ihr seid die bravsten Kinder der Welt. Jetzt kriegt jeder von euch ein Küsschen von Papa, weil ihr alle so brav seid. Stellt euch in einer Reihe auf, dann können wir beginnen.« Die Kinder stellten sich vor ihm in einer Reihe auf. Als erstes das Kleinste, dann das Zweitkleinste, dann das Dritte, dann das Älteste. Weil sich dann jeder aber sofort nach dem Kuss wieder hinten an die Reihe stellte, nahm die Küsserei kein Ende. »Ich glaube«, sagte Olivio nach einer Stunde, »unsere Kinder haben sich vermehrt.« Weil kein Mensch ewig weinen kann, beruhigte sich Frau Olivia nach einer Stunde. Danach bekam sie Hunger. Nachdem sie 6 Kekse aufgegessen hatte, trank sie eine Tasse Kaffee und meinte klug, »Wir warten ab, bis der große Bruno Brunelli sich auch beruhigt hat. Dann wirst du, Olivio, mit den Kindern zu ihm gehen und dich bei ihm entschuldigen. Er wird dich dann bestimmt wieder einstellen. Ich glaube, er hat dich nur entlassen, weil du dich nicht sofort bei ihm entschuldigt hast.« »Das glaube ich auch.« »Deshalb meine ich, musst du dich jetzt sofort bei ihm entschuldigen.« »Und was ist mit meiner Gehaltserhöhung?« »Du brauchst sie nicht mehr.« »Warum denn nicht?« »Weil die Kinder keine Kaugummis mehr kauen.« »Das stimmt aber nicht ganz«, sagte Olivio und überlegte laut. »Die Kinder haben freiwillig auf ihre Kaugummis verzichtet, nur weil ich zurzeit arbeitslos bin. Wenn ich aber wieder arbeite, dann werden sie wieder damit anfangen, Kaugummis zu kauen. Dann wird dir das Haushaltsgeld wieder nicht reichen. Dann muss ich wieder zu Brunelli, weil ich eine Gehaltserhöhung brauche. Darum meine ich, ich werde mich mit den Kindern zusammen bei ihm entschuldigen und gleichzeitig ihm ganz vorsichtig sagen, dass ich doch eine Gehaltserhöhung brauche.« »Aber ganz vorsichtig.« »Das weiß ich schon.« Am nächsten Morgen machte sich Olivio besonders fein. Er zog seine groß karierte gelbe Hose an und sein grünes Sonntagsjackett, das 2 große rote Herzen vorn und 1 am Rücken hatte. Genauso waren auch seine 4 Kinder gekleidet. Sie gingen alle im Gänsemarsch zum Zirkus. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jeder, der sie auf der Straße sah, wusste sofort, dass sie etwas sehr Wichtiges zu erledigen hatten. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Aber je näher sie dem Zirkus kamen, desto mehr zitterten die Hosen von Olivio. Warum? Weil er eine schlimme Befürchtung hatte. Und das mit Recht. denn der große Zirkusdirektor Bruno Brunelli hatte sich noch überhaupt nicht beruhigt. Ganz im Gegenteil. Sein gebissenes Bein tat ihm weh. Es war geschwollen. Aua, aua, jammerte er vor sich hin. Aua, aua. Da klopfte es plötzlich an seiner Tür. Herein, sagte Brunelli mit leidender Stimme. Herein! Ihr könnt euch seine Überraschung vorstellen, als er den piekfein angezogenen Olivio vor sich sah. So eine Unverschämtheit! Was sucht er hier? Raus! Sagte Brunelli leise. Hat man dir nicht gesagt, dass ich dir Hausverbot erteilt habe? Doch, doch, Herr Direktor, begann Olivio. Und seine Stimme wurde immer schneller. Das hat man mir wohl gesagt, aber ich bin gekommen, um mich bei Ihnen zu entschuldigen. Was sagen Sie jetzt? Freuen Sie sich? Und jetzt muss ich Ihnen etwas ganz vorsichtig beibringen. Wenn Sie mir in Ihrer Freude noch eine Gehaltserhöhung geben, dann... Er konnte nicht weitersprechen, weil er in der nächsten Sekunde zappelnd in der Luft hing. Der große Bruno Brunelli, der heimlich vielleicht Hufeisen fraß, hatte ihn gepackt und trug ihn zur Tür. Er war wieder rot vor Wut wie eine Tomate. »Jetzt wird dich nichts mehr retten«, zischte er. Was Brunelli jedoch nicht wusste, war, dass die vier kleinen Olivios hinter dieser Tür lauerten. Olivio hatte sie draußen gelassen, weil er sich als Erster entschuldigen wollte. Er wollte sie später holen. Brunelli öffnete die Tür und brüllte, »Jetzt werde ich dir endlich deinen wohlverdienten Fußtritt geben!« Seine Stimme donnerte durch den ganzen Zirkus. Dann hörte man plötzlich einen lauten Schmerzensschrei. Die vier Kinder von Olivio hatten sich wieder an Brunellis Wade festgebissen. Sie hatten alle schrecklich scharfe Zähne. »Oh, wie konnte sowas passieren? Wie ist das überhaupt möglich?« fragte Frau Olivia fassungslos, als sie von dem Geschehen erfuhr. »Wie konnte sowas bloß passieren?« »Es tut mir schrecklich leid.« Olivio hob die Schultern. »Ich konnte nichts dagegen tun. Aber hättest du es nicht irgendwie verhindern können?« »Wie sollte ich?« Olivio schüttelte den Kopf. »Nicht ich habe ihn gebissen, Olivia, sondern die Kinder.« »Kinder«, rief Olivia, »Kinder, kommt mal her.« »Ja, Mama?« »Ihr müsst mir versprechen, niemals mehr Herrn Direktor Brunelli zu beißen. Verstanden?« »Ja, Mama.« »Es ist eine Plage mit euch.« »Ja, Mama.« »Ihr müsstet wissen, dass man einen Direktor niemals beißt.« »Ja, Mama.« »Und ihr werdet niemals mehr Herrn Bruno Brunelli beißen.« »Ja, Mama.« »Versprecht ihr mir das?« »Ja, Mama.« »Aber Herr Bruno Brunelli soll versprechen, niemals mehr mit Papa zu schimpfen«, forderten sie. Und der Kleinste fügte hinzu, »sonst werde ich ihn eben doch beißen.« Jetzt überlegten sie wieder alle, was sie noch tun konnten. Sie beschlossen, sich telefonisch zu entschuldigen. Diesmal rief Frau Olivia den Zirkusdirektor an und sagte, »Lieber Herr Brunelli, Sie sind ein sehr netter Mensch, leider nicht verheiratet. Darum wissen Sie nicht, was vier Kinder alles anstellen können. Die Eltern kann man dafür nicht verantwortlich machen, nicht wahr? Uns tut alles schrecklich leid. Aber ich habe eine erfreuliche Nachricht für Sie. Unsere Kinder haben versprochen, Sie nie mehr zu beißen. Und Olivio will keine Gehaltserhöhung mehr. Wird er jetzt seine Stelle beim Zirkus wiederbekommen?« »Schert euch zum Teufel«, brüllte Brunelli und legte auf. »Was hat er gesagt?« fragte Olivio. »Er sagte, schert euch zum Teufel.« »Aber wie schert man sich zum Teufel?« »Woher soll ich das wissen?« Sie überlegten alle. Das wusste niemand. Sie überlegten weiter. Was sollten sie jetzt tun? »Du kriegst deine Stelle beim Zirkus, glaube ich, nie mehr«, sagte Frau Olivia. Und das machte die lustige Clownsfamilie ganz entsetzlich traurig. Sie blieben 3 Tage lang traurig. Am 4. Tag sprang Olivio aus dem Bett und rief, »Ich kann es nicht mehr aushalten, traurig zu sein. Es gibt Milliarden Menschen auf der Welt, die keine Stelle beim Zirkus Brunelli haben und sind nicht traurig darüber. Nein, nein, Herr Brunelli, ich bin zwar klein, aber Sie kriegen mich nicht klein. In dieser Familie wird ab heute wieder gelacht.« Und er machte einen Salto in die Luft. Es gibt nichts zum Lachen, meinte Olivia. Aber warum denn? Widersprach Olivio. Ist die Welt untergegangen? Wegen einer blöden Stelle in einem Zirkus machen wir alle so einen Zirkus? Und er zog eine solche Grimasse, dass seine Frau laut lachen musste. Mit ihr lachten auch die Kinder. Olivio machte auf der Stelle noch einen Salto in die Luft und noch einen und noch einen. »Olivio, hurra!« riefen die Kinder. »Unser kleiner Papa ist der Größte!« »Ich werde etwas anderes arbeiten,« beschloss Olivio zwischen zwei Saltos. »Und ich habe schon eine Idee. Ich werde Würstchen verkaufen.« »Warum nicht Eis, Papa?« fragten die Kinder. »Warum nicht Eis?« »Seid nicht so dumm. Eis essen die Leute nur im Sommer. Aber Würstchen, Kinder, Würstchen essen sie das ganze Jahr über. Stimmt's?« »Stimmt.« »Ihr esst gern Würstchen?« »Ich esse gern Würstchen und Mama isst auch gern Würstchen. Also werden wir Würstchen verkaufen.« »Und auch essen, Papa, auch essen«, sagte der Kleinste. Und er riss seinen Mund auf, ganz groß. Am nächsten Tag kaufte Olivio von seinen letzten Ersparnissen einen Würstchenstand. Dann ging er zu seinem Metzger und sagte, »Ich möchte bitte Bratwürstchen, polnische Würstchen und auch Schweinswürstchen.« Aber die schönsten, die es gibt. »Ich mache Ihnen auch Nürnberger, die sind köstlich«, schlug der Metzger vor. »Wie viel Paar möchten Sie denn?« 500 von jeder Sorte.« 500? Geben Sie etwa im Zirkus einen Empfang, Herr Olivio?« »Nein, ich bin nicht mehr beim Zirkus.« Der Metzger wunderte sich. »Sie sind nicht mehr beim Zirkus? Was machen Sie denn jetzt?« »Ich werde ab morgen auf dem Markt Würstchen verkaufen. Wir haben nämlich einen Würstchenstand gekauft.« »Oh, Herr Olivio, dann werde ich für Sie die köstlichsten Würstchen der Welt machen. Das kann ich Ihnen fest versprechen. Ich muss jetzt aber schnell meine Frau anrufen. Sie hat nämlich für morgen Zirkuskarten gekauft. Wenn Sie dort nicht mehr auftreten, soll sie die Karten schnellstens zurückgeben. Sowas.« »Wann wollen Sie Ihre Würstchen abholen?« »Morgen früh.« »Morgen früh werden Sie fertig sein.« Und der Metzger hielt sein Versprechen. Am nächsten Tag standen Olivio und Olivia hinter der Theke ihres Würstchenstandes. Aber die Theke war für beide viel zu hoch. Die Leute, die vorbeikamen, konnten kaum ihre Nasen sehen. Viele bemerkten sie gar nicht. Darum lief der Verkauf sehr schlecht. »Wenn es so weitergeht«, meinte Olivia, »werden wir heute Abend auf unseren Würstchen sitzen bleiben. Was machen wir dann? In 3 Tagen werden sie schlecht. So viele Würstchen können wir selber niemals aufessen.« »Aber wir können es versuchen, Mama«, riefen die Kinder. »Wir können es versuchen.« Sie hatten die ganze Zeit hinter der Theke Würstchen gegessen. Als Olivio sah, wie seine Kinder mit Appetit aßen, bekam er auch Hunger. Das brachte ihn auf eine neue Idee. »Kinder, stellt euch vor unseren Würstchenstand und esst so, dass die Leute euch sehen. Verstanden?« »Ja, Papa.« Und das taten sie auch. Plötzlich konnten sich Olivia und Olivio vor Bestellungen nicht mehr retten. »Bitte 2 Portionen Schweinswürstel.« »Bitte eine polnische.« »Eine Bratwurst, bitte.« »Kann ich noch 4 Nürnberger haben?« »Geduld, meine Damen und Herren, Geduld«, rief Olivio. »Ich habe genug Würstchen für alle.« Und weil er so geschickt war, warf er die Würstchen von Weitem auf den Rost, so als ob er im Zirkus eine Vorstellung gebe. Eine große Menschenmenge bildete sich bald vor seinem Stand. Jeder wollte die fliegenden Bratwürstchen sehen. Die Würstchen tanzten durch die Luft. Rinderbratwürstchen und Schweinswürstchen, Nürnberger und polnische. Am Nachmittag musste Frau Olivia den Metzger anrufen, um Würstchen nachzubestellen. Am Abend waren alle Würstchen verkauft. Olivio war müde, aber sehr glücklich. »Siehst du«, sagte er zu seiner Frau, »der Zirkus geht auch ohne Zirkus. War das nicht eine gute Vorstellung?« So hatte Olivio seine fliegende Bratwürstchenvorstellung schon 2 ganze Wochen lang gegeben. Und es kamen immer noch mehr Menschen. Bis eines Tages der große Zirkusdirektor Bruno Brunelli vor der Bude stand. Der große Bruno Brunelli mit dem schrecklichen Schnurrbart, der zwei Menschen mit einer Hand tragen konnte und der vielleicht heimlich Hufeisen fraß, sah diesmal gar nicht gefährlich aus. Ganz im Gegenteil. Er war irgendwie kleiner und er lachte ganz friedlich. »Lieber Olivio«, sagte er, »können wir uns nicht wieder vertragen?« »Wie meinen Sie das, Herr Direktor?« »Ich habe es mir überlegt. Sie sind ein großer Künstler. Ich war ungerecht zu Ihnen. Es tut mir schrecklich leid. Kommen Sie bitte wieder zu mir, damit das Publikum wieder lachen kann. Ohne Sie ist es bei uns sehr traurig. Ich gebe Ihnen auch eine gute Gehaltserhöhung. Dann können Sie Ihren Kindern so viel Kaugummi kaufen, wie Sie wollen. Jetzt weiß ich, warum die Kinder so scharfe Zähne haben.« Jetzt lachten sie alle. Der Zirkusdirektor Brunelli und alle großen und kleinen Olivios. »Was meint ihr, Kinder?« fragte Olivio. »Soll ich zurückgehen?« »Ja«, sagten die Kinder. »Wir haben den Zirkus auch lieb. Aber der Zirkusdirektor darf dir nie mehr einen Fußtritt geben.« »Nie mehr«, schwor Brunelli. »Ehrenwort.« Am nächsten Abend stand der kleine Zirkusclown Olivio wieder in der Manege. Seine neueste Nummer hieß »Die fliegenden Bratwürstchen«. Olivio machte so viel Unsinn, dass viele Zirkusbesucher mit Bauchschmerzen vor Lachen nach Hause gingen. Und seine vier Kinder spielten natürlich auch mit. Das waren »Die fliegenden Bratwürste« von Dimiter Inkjöf.